Ah, peraí, qual que é? Não era? Só já fala o que eu botei pra violão. This is a message from the underground. You are listening to Dr. Fritz. I want your brains. I want your brains. Now. Peter, die drei Detektive machten nach einem langen Badetag Pause in dem kleinen Restaurant Seahorse. Ein Mann saß an der Theke. Er hielt einen mit Verbandsmull umwickelten Kasten unter dem Arm und er zwinkerte alle paar Augenblicke. Unwillkürlich lächelte Justus ihm zu. Was? Mulher